So eine Hitze. Was kleiner? Verfluchte Hitze. Verfluchter August. Ich sag's dir. Hör mal, der rote Candido war hier. Ja und? Hat den Job gewechselt. Verkauft jetzt Bier. So, unter der Hand. Wir sollen mal bei dem vorbeikommen, hat er gesagt, du und ich. Denn auf sowas kann ich mich nicht einlassen. Was der macht, ist illegal. Ach, Mario, bei der Hitze heute. Ich komm doch sonst nicht raus. Ich bin Polizist, Mann. Vergiss das nicht. Labyrinth der Masken von Leonardo Padura. Aus dem kubanischen Spanisch von Hans-Joachim Hartstein. Bearbeitung Barbara Engelmann. Regie Thomas Leutzbach. Ja, Mario, wie geht's hier bei der Strafarbeit unten? Nun, sieh dir das an. Das soll eine Auslese sein, sowas Idiotisches. Warum hast du keine anständige Zigarre? Na, ich hab eben keine. Hör zu, ich hab nicht genug Leute zur Verfügung. Darum sehe ich mich gezwungen, die Strafmaßnahme gegen dich erstmal aufzuheben. Ah ja? Ja, also, du und Manolo Palacios, ihr müsst einen Fall übernehmen. Ein toter Transvestit im Stadtwald von Havanna. Haben Sie jetzt den Karneval in den August verlegt? Verrücktes Jahr, dieses 1989. Also red keinen Blödsinn. Mir reicht's bald. Weißt du eigentlich, was hier los ist? Ein ganzes Bataillon von internen Ermittlern schnüffelt hier in der Zentrale rum. Zwei unserer Beamten sind schon wegen Korruption entlassen worden. Zwei weitere wegen Unregelmäßigkeiten suspendiert. Und wem lastet man all diese Geschichten an? Mir natürlich. Wer hat einen Bericht über den Fall? Ja, gut. Die gibt's noch nicht. Der Tote ist gerade erst entdeckt worden. So, geh jetzt. Na gut. Und ich werde versuchen, eine gute Zigarre für dich aufzutreiben. Tja, eine männliche Person. Zurechtgemacht wie eine Frau. Alexis Arayan wohnt in Miramar. Tot durch Ersticken erwürgt mit der roten Schärpe, die zum Kleid gehörte. Sieht aber nicht so aus, als ob er sich gewehrt hätte. Moment mal. Gestern war doch der 6. August, oder? Ja, und? Der 6. August ist das Fest der Verklärung Christi. Der Transfiguration, der Tag, an dem sich Jesus vor seinen Jüngern verwandelt hat, Mensch. Das ist eben doch nützlich, wenn man am Religionsunterricht teilgenommen hat. Glaubt ihr, es ist Zufall, dass ausgerechnet am 6. August ein Transvestit ermordet wird? Ja, und was ist, wenn der hier sich jeden Tag verkleidet hat? Dann komm, erzähl weiter. Der Mörder wollte die Leiche wohl in den Fluss werfen, hat sie dann aber liegen lassen. Irgendwie auffällig. Mehr kann ich erst nach der Obduktion sagen. Na, bis später. Manolo, warum lässt sich jemand strangulieren, ohne sich zu wehren? Es gibt Typen, die stehen auf sowas. Nee, aber nehmen wir mal an, ein stinknormaler Mann lernt eine Frau kennen. Und dann merkt der Mann, dass er gar keine Frau vor sich hat. Und da fühlt er sich verarscht und rächt sich. Oder der Typ ist ein Perverser, der es gern mit Transvestiten treibt und sie dann umbringt. Wie gefällt dir das? Kluges Köpfchen, Manolo, wirklich. Aber wer lässt sich erwürgen, ohne dem anderen auch nur einen Kratzer beizubringen? Kannten sie sich vielleicht? Und dann dieses rote Ballkleid. Und warum wirft der Mörder die Leiche nicht ins Wasser? Übrigens, ich habe noch nie was für Schwule übrig gehabt, damit du es weißt, Manolo. Das wusste ich bereits. Na los, auf nach Miramar. Der Vater ist übrigens Faustino Arayan, Diplomat und UNICEF-Botschafter. Oh. Wir hätten gern mit Genosse Arayan oder seiner Frau gesprochen. Tut mir leid, es ist niemand im Hause. Worum geht es denn? Wir sind von der Polizei. Dürfen wir einen Moment reinkommen? Ja, bitte. Sie arbeiten hier? Ja, seit mehr als 20 Jahren. Mein Name ist Maria Antonia. Bitte sehen Sie sich dieses Foto an. Kennen Sie den Mann? Das ist Alexis. Was ist mit ihm? Er wurde tot im Stadtwald aufgefunden. Oh mein Gott! Wissen Sie, wann Alexis gestern Abend von hier fortgegangen ist? Er ist nicht von hier fortgegangen. Er wohnt hier nicht. Aber das war doch seine offizielle Adresse. Ja, aber er lebt schon seit einigen Monaten nicht mehr hier. Sondern? Bei Alberto Marquez. Und wer ist das? Ein Freund von Alexis. Oh Gott, armer Junge. Ja? Bitte, guten Tag. Ich suche Alberto Marquez. Der bin ich, Herr Polizist. Teniente Mario Conde, ja. Woher wissen Sie, dass ich Polizist bin? Na, bei dieser Hitze, zu dieser Stunde und mit Ihrem Gesicht, wer könnten Sie sonst sein? Außerdem habe ich gehört, was mit dem armen Alexis passiert ist. Kann ich reinkommen? Könnte ich Sie daran hindern? Nein. Bitte, Herr Polizist. Nun, woher wissen Sie das, was mit Alexis Arayan passiert ist? Ein Freund hat mich heute Morgen angerufen. Wer ist dieser Freund? Er wohnt dort in der Nähe. Er hat von dem Mord erfahren und mich dann angerufen. Man hat ihm den Hals zugedrückt, bis ihm der Sauerstoff ausging, mit einer roten Seidenschärpe. Er war als Frau verkleidet, ganz in Rot, mit Stola und allem drum und dran. Als Frau verkleidet? Mit einem roten Kleid? Wie ein antikes Gewand? Ja. Wussten Sie das nicht? Er ist doch gestern von hier fortgegangen. Richtig, so gegen 7 Uhr abends. Und ich schwöre Ihnen, da war er nicht wie Elektra Garrigou gekleidet. Wie wer? Elektra wer? Garrigou? Na, die Protagonistin in Virgilio Pineras großartigem Stück. Mhm. Ah, Elektra. In Paris entwarf ich das Kostüm, das war vor 20 Jahren. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich da einen Transvestiten gesehen. Noch heute sehe ich diese hochgewachsene Frau vor meinen Augen, perfekt und ganz in Rot gewandelt. In jener Nacht fing ich an, Skizzen zu machen für das Kleid, das meine Elektra Garrigou tragen sollte, in einer genialen Inszenierung, die in Havanna und dann in Paris aufgeführt werden sollte. Was ja dann leider von der kubanischen Politik vereitelt wurde. Ja. Und was hat diese Pariser Geschichte mit Alexis zu tun? Tja, Alexis wurde in jenem roten Kleid gefunden und war kein Transvestit. Er hat sich nur manchmal verkleidet und Rollen gespielt. Aber es hätte bei ihm nie für die Bühne gereicht. Dafür war er zu schüchtern und voller Komplexe. Dieses rote Kleid aber hat ihm immer gefallen. Alexis war homosexuell. Aber er hätte nie den Mut aufgebracht, sich in Frauenkleidern auf die Straße zu wagen. Und warum hat er es dann gestern getan? Das weiß ich nicht. Sollen Sie das nicht herausfinden? Tja. Naja. War Alexis katholisch, wissen Sie das? Aber ja. Und ein halber Mystiker. Hat er Ihnen mal was von der Verklärung erzählt? Von welcher Verklärung? Von der Verklärung Christi, der Transfiguration. Das ist ein katholisches Fest. Es wird am 6. August gefeiert. Nein. Gestern ist er einfach so aus dem Haus gegangen. Übrigens, er hat nur bei mir gewohnt. Mehr war da nicht. Verstehen Sie? Das geht mich nichts an. Wie haben Sie sich eigentlich kennengelernt, Sie und Alexis? Nun ja, 1971 wurden alle Künstler kategorisiert und natürlich passte ich in keine ihrer Kategorien. Können Sie sich das vorstellen? Einen Künstler kategorisieren, als wäre es ein Hund mit Stammbaum. Gut, damals flog ich also aus der Kategorie Theater und aus der Künstlervereinigung. Als ich herausstellte, dass ich für die moralische Läuterung in der industriellen Produktion ungeeignet war, steckte man mich in eine Bibliothek. Alexis kam später dorthin, um zu lernen. Er wusste wohl, wer ich war. Er gestand mir, dass er eine Probe von Elektra Garrigou gesehen hatte. Das habe ihn so sehr aufgewühlt wie nichts zuvor in seinem Leben. Der Junge verehrte mich und welcher Künstler ist für so etwas nicht empfänglich? Ja, so wurden wir Freunde. Hatte Alexis mit irgendwem Probleme? Naja, mit seinen Eltern. Sie behandelten ihn wie einen Aussätzigen. Aber beim Kulturgüterfonds, für den hat er gearbeitet, da war er sehr beliebt. Und ich glaube, er hatte eine Beziehung zu einem Maler. Name? Salvador K. Merkwürdiger Typ. Schwuler als ein Sonntagnachmittag. Und du, hast du Neuigkeiten? Der Todesengel sagt, der Mörder muss zwischen 40 und 60 sein. Blutgruppe AB, den Fußsporn nach Schuhgröße 43, 90 bis 100 Kilo schwer. Er hat vor seinem Opfer gestanden und hat ihm... Vor seinem Opfer? Ja, und hat ihm mit der Schärpe die Luft abgeschnürt. Aber nur ein winziges Hautpartikelchen ist unter Alexis' Fingernägeln. Er trug zur Tatzeit Jeans. Er hatte doch ein Kleid an. Der Täter. Achso. Ach, wo war ich stehen geblieben? Ah ja, Jeans. Jedenfalls wurde eine solche Stofffaser an einem Strauch gefunden. Keinerlei Samenspuren, auch keine Fingerabdrücke. In der Nähe des Tatortes nur der übliche Müll, ein gebrauchtes Kondom, ein verrosteter Schlüssel, Zigarrenstummel, Re del Mundo, Monte Cristo, Coronas. Fahren wir zur Zentrale? Nein. Fahr weiter ins Vedado. Ich will einen alten Freund besuchen. Conde, was machst du denn hier? Du kommst gern hierher, was, Mickey? Na klar. Es geht rum, man redet ein bisschen dummes Zeug und ab und zu schleppst du irgend so eine verrückte Tussi ab, die es mit der Poesie hat. Mickey, was weißt du über einen Maler namens Salvador K.? Ein Arschloch. Hier ist ja wohl jeder ein Arschloch. Opportunist, Scheiß, Populist oder schwul, stimmt's? Ja, ganz genau. Und damit du es weißt, dieser Salvador K. ist alles zusammen. Übrigens wohnt er hier gleich um die Ecke. Das Haus gehört seiner Frau. Der hat eine Frau? Und was weißt du über Alberto Marquez? Alberto Marquez? Wenn du dich in diesem Moment da an die Tür stellst und laut fragst, wer ist Alberto Marquez? Dann kommen auf der Stelle 200 Leute an und rufen, er ist ein Gott. Wenn du aber das vor 15 Jahren gefragt hättest, hätten dieselben 200 Leute mit erhobenen Fäusten geschrien, er ist ein Klassenfeind. Damals war es besser, ihn nicht zu kennen. Und heute ist er das lebende Denkmal des ethischen und ästhetischen Widerstands. Aber als sie ihm eine neue Chance geben wollten, da hat der Typ gesagt, nein, er wolle weder Theater machen noch irgendwas veröffentlichen. Ich wäre froh, wenn ich nur halb so mutig wäre wie dieser schwule Sack. Na, Conde, hat dein Freund dich weitergebracht? Dieser Marquez wurde brutal kaltgestellt. Und das zufällig genau in dem Jahr, als ich in La Viborena meine erste Erzählung veröffentlicht habe. Die Zeitschrift kam nie über die Nullnummer hinaus. Wir wurden alle zum Direktor des Gymnasiums zitiert und beschuldigt, idealistisches Zeug zu schreiben. Sachen, die den aktuellen Bedürfnissen des Landes nicht gerecht würden. Ich dachte, ich müsste sterben. Es ist absurd, aber ich fühle mich irgendwie solidarisch mit dem Schwulenheiten. Und jetzt? Jetzt nehmen wir uns Alexis Liebhaber vor. Den Maler Salvador K. Und treib ihn in die Enge, Manolo. Keine Gnade. Ist Ihre Frau nicht da? Nein. Also, worüber möchten Sie mit mir sprechen? In welcher Beziehung starten Sie zu Alexis Arayan? Alexis? Ich kenne ihn vom Kulturgüterfonds. Warum? Wir haben erfahren, dass Sie sehr gute Freunde waren. Ja. Er wurde gestern ermordet. Ermordet? Alexis? Gestern Nacht im Stadtwald. Erwürgt. Und schauen Sie, Salvador, die Sache ist delikat. Es wird behauptet, dass Ihre Freundschaft mehr als nur Freundschaft war. Wer behauptet das? Unwichtig. Aber es heißt, dass Sie und Alexis homosexuelle Beziehungen hatten. Na, nichts als Gerüchte. Alexis trug Frauenkleider, als er gefunden wurde. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Gestern Morgen im Kulturgüterfonds. Er trug Frauenkleider? Ja. Worüber haben Sie gesprochen? Über meine neuen Bilder. Sie haben ihm nicht besonders gefallen. Ah ja. Und gestern Abend haben Sie ihn also nicht gesehen? Nein. Wo waren Sie gestern Abend? So zwischen 8 und 12? In meinem Studio. Ecke 18. und 21. Straße. Ich kam gegen 6 und habe bis Mitternacht gearbeitet. Gut, so ungefähr. Das wäre dann alles für heute. Aber wir kommen wieder, Salvador. Warum haben wir Schluss gemacht, Conde? Hast du nicht gesehen, wie irritiert er war? Runter vom Gas, Manolo. Du hast aus ihm rausgeholt, was rauszuholen war. Jetzt sollen die in der Poliklinik erstmal seine Blutgruppe feststellen. Und dann fragen wir im Kulturgüterfonds rum und versuchen rauszukriegen, ob ihn gestern Abend jemand in seinem Studio gesehen hat. Okay? Du fährst zur Zentrale und holst dir Hilfe. Mich kannst du zu Hause absetzen. Marquez hat mir ein Buch zu lesen gegeben. Über Transvestiten. Oh oh. Morgen, Kunde. Und? Im Bilde über Transvestiten? Je mehr ich drüber weiß, desto weniger kapiere ich's. Gibt's schon was aus dem Labor? Ja. Salvador K. hat Blutgruppe AB. Genau wie der Mörder. Und niemand hat ihn zur Tatzeit in seinem Atelier gesehen. Hm? Der Maler hat immer bessere Chancen auf den Hauptgewinn, was? Mhm. Es tut uns leid, Sie heute Morgen stören zu müssen, Genosse Arayan. Das ist schon in Ordnung, Senor. Conde. Teniente Conde. Das ist mein Kollege Sargento Palacios. Hallo. Einen Moment, ich lasse Kaffee bringen, ja? Gern. Maria Antonia. Jawohl. Bitte sehr. Sehr freundlich. Entschuldigung. Keine Milch, bitte. Ja, bitte. Darf ich rauchen? Sicher. Wie wär's mit einer Zigarre? Ich habe eine erstklassige Monte Cristo da. Oh, das sage ich nicht nein. Aber die nehme ich mit. Ich rauche sie dann später. Aber ja, natürlich. Also, Teniente, fragen Sie. Nun, ich wüsste gern etwas über Ihre familiären Beziehungen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Nein, nein. Wissen Sie, Teniente, der Junge hat uns schon immer Kopfschmerzen bereitet. Wir hätten Alexis gerne mehr Halt gegeben. Aber später dann, als er sich mit diesem Alberto Marquez angefreundet hat, da war überhaupt nicht mehr mit ihm zu reden. Nicht, weil er sich plötzlich zum Künstler berufen fühlte, nein. Es waren seine moralischen und auch politischen Einstellungen. Das konnte ich nicht akzeptieren. Und da habe ich ihm gesagt, er soll das Haus verlassen. Aber das hat mich alles sehr mitgenommen, verstehen Sie? Sagen Sie, haben Sie irgendeinen Verdacht, was in jener Nacht passiert sein könnte? Was soll ich dazu sagen, Genossen? Alexis hatte seinen Weg gewählt und der musste so enden. Am liebsten würde ich vor Scham im Boden versinken. Ich wünschte mir, wir wachen auf und alles war nur ein Albtraum. Was hältst du davon, Manolo? Willst du meine ehrliche Meinung? Wenn du eine hast. Er wirkt irgendwie erleichtert. So, als wenn ein Krebskranker endlich stirbt. Kann schon sein. Ja, und nun? Mensch, ich hatte noch gar keine Zeit, dir zu erzählen, dass ich zu denen von der internen Ermittlung muss. Was wollen die denn von dir? Boah, keine Ahnung. Echt nicht. Wenn du keinen Dreck am Stecken hast, können die dir gar nichts. Ja. Pass bloß auf, was du sagst, ja? Bist ja nicht blöd, Manolo. Danke. Mach dir deswegen nicht in die Hose. Was gibt's, Mario? Ich hab dir was mitgebracht. Oh, eine Monte Cristo. Wo hast du die denn her, Junge? Versprochen ist versprochen, oder? Verdammt gut. Und? Was willst du von mir? Ich kenn dich doch. Die internen Ermittler. Was wollen die von Manolo? Sie haben ihn wegen dir vorgeladen. Wegen mir? Ja, ist doch klar, oder? Du bist offiziell beurlaubt. Ach, leck mich doch. Halt dich zurück. Die Sache ist zu heiß. Ich will keine Probleme. Die werden Manolo über dich ausquetschen. Der wird hoffentlich nichts anderes erzählen, als dass du dich mit Fabrizio geprügelt hast, weil ihr Streit hattet. Aber wehe, es erfährt jemand, dass ich dir das erzählt habe. Wie kommst du denn mit deinem Fall voran? Schleppend. Es gibt einen Toten, der manchmal gerne den verklärten Christus gespielt hat und einen Tatverdächtigen, der ziemlich verdächtig ist. Aber so richtig habe ich nichts gegen ihn in der Hand. Also suche ich weiter. Mario Conde. Ich habe gestern in dem Buch gelesen, das Sie mir geliehen haben. Hab eine Menge über Transvestiten gelernt. Interessant, nicht wahr? Ja, sehr. Aber doch recht theoretisch. Darf ich einen Blick in Alexis Zimmer werfen? Ja, kommen Sie nur. Alles ist so sauber hier. Alexis war ein ordentlicher Mensch. Übrigens kam Maria Antonia regelmäßig her und hat ihm geholfen. Was wissen Sie noch über diese Maria Antonia? Vergeben Sie mir. Ich habe Sie gestern angelogen. Der Freund, der mich angerufen hat, um mir das mit Alexis zu erzählen, war in Wahrheit Maria Antonia. Ach was. Ja, er hing sehr an der Frau. Sie hat ihn ja praktisch erzogen. Wissen Sie, wo Alexis seine Bibel aufbewahrt hat? Haben Sie denn nicht in den Regalen nachgesehen? Da ist sie nicht, deswegen frage ich Sie ja. Im Übrigen muss ich jetzt gehen. Ich würde mich aber gern noch einmal mit Ihnen unterhalten. Wann immer Sie wollen, Fürst. Und da dieses Thema Sie ja so interessiert, hätten Sie nicht Lust, mit mir auf eine Party bei meinem Freund Alchimio zu gehen, wo Sie Transvestiten und andere interessante Leute treffen können? Na endlich, Manolo. Na, wie war es bei der Internen? Oh, da war ich noch nicht. Ich musste auf Alexis Chef warten. So langsam wird's interessant. Alexis war nicht mehr mit Salvador K. zusammen. Stell dir vor, sein Chef im Kulturgüterfonds, ein gewisser Alejandro Fleites, sagt, Alexis und Salvador seien sich in letzter Zeit aus dem Weg gegangen. Und was hat Fleites sonst noch über Alexis erzählt? Naja, hat sich hervorragend mit den Künstlern verstanden. Ein sehr gebildeter Mensch. Fleites kann sich nicht vorstellen, dass er in einem roten Kleid im Stadtwald von Havanna rumgerannt sein soll. Ach ja, die Bibel. Wo hast du die denn gefunden? In Alexis' Büro. In der Schreibtischschublade. Gib schon her. Wusste ich's doch, verdammt. Alexis hat sich mit der Transfiguration beschäftigt. Hier. Und seine Kleider wurden glänzend. Sehr weiß. Wie ein Walker auf Erden sie so nicht weißen. Guck mal, hier hat jemand eine Seite rausgerissen. Aber ganz vorsichtig. Tatsächlich? Oder vielleicht war es sogar Alexis selber. Da hat sich was durchgedrückt. Hat irgendwas notiert, was ihm sehr wichtig war. Manolo, der Junge hat sich verkleidet, um seine eigene Verklärung zu inszenieren. Genau, stell dir vor. Die internen Ermittler wollen mit Manolo über mich reden. Im Ernst? Mein voller Ernst. Komm, gieß mir noch was ein. Hör mal, vergiss es. Ich weiß, dass du sauber bist, also hast du auch nichts zu befürchten, klar? Klar. Hör mal, du. Andres war heute Morgen hier. Und? Was wollte der? Dulcita kommt. Dulcita? Wen das denn? Sie kommt ihre Großmutter besuchen. Der alten Dame geht's wohl sehr schlecht. Andres soll die ärztliche Bescheinigung besorgen, mit der das Rote Kreuz dann das Einreisevisum beantragen kann. Das ist ein dicker Hund. Ja. Und stell dir vor, Dulcita will mich unbedingt treffen. Auch wenn wir noch sauer sind, weil sie einfach abgehauen ist damals. Sag mal, Conde, meinst du, es ist richtig, dass sie mich so sieht? Im Rollstuhl und so? Dünner. Lass dich nicht in die Knie zwängen. Hä? Weder von der Kugel aus dem verdammten Krieg, noch von dem verdammten Rollstuhl da. Na endlich, komm rein, Manolo. Los, red. Also, ich weiß nicht, warum sie sich für dich interessieren. Ich glaube, die nehmen jeden aufs Korn, egal wen. Geh doch keinen Stuss, Manolo. Ey, die haben mir ein Loch in den Bauch gefragt. Wollten alles über dich wissen und auch über mich. Aber sie kannten die Antworten schon. Unglaublich, Alter. Sie wissen sogar, wie viele Zigaretten wir am Tag rauchen. Sie wollten wissen, wie du zum Alten stehst, ob er dich wohl besonders mag und ob er dich irgendwann mal gedeckt hat. Ich weiß gar nicht, ob es ihnen um dich ging oder um Rangel. Ja, und dann haben sie mich gefragt wegen deiner Prügelei mit Fabrizio. Und dann wollten sie wissen, ob du Alkoholprobleme hast, stell dir vor. Und ob du immer noch mit dem Gedanken spielst, Schriftsteller zu werden. Die haben uns in Visierkunde. Und ich sag dir eins, die haben nichts. Die haben nichts Konkretes in der Hand, weder gegen dich noch gegen mich. Ach, und weißt du, wen sie heute vom Dienst suspendiert haben? Den dicken Contreras. Stell dir vor. Oh. Du hier. Ja, Lena. Worauf lasse ich mich hier eigentlich ein? Alberto. Mein lieber Alquinto, das ist El Corte. Ein Freund von mir. Er ist Schriftsteller und bedauerlicherweise heterosexuell. Sehr erfreut. Die Freunde des Marquis sind auch meine Freunde. Was möchten Sie trinken? Rum, mein Süßer. Schließlich ist er ein ganzer Mann. Poli, bring mal bitte einen Rum für Albertos Freund hier. Kommt sofort, Conde. Hier, dein Rum. Danke. Wenn du mich brauchst, du weißt ja, wo du mich findest. Du bist also heterosexuell. Ja, tut mir leid. Nobody's perfect. Ich bin Poli, Alchemios Nichte. Hallo. Schriftsteller, hm? Was schreibst du denn so? Ich, naja, Erzählungen. Postmoderne Erzählungen? Mehr oder weniger. Ich male gerne, weißt du? Ah ja. Und, bist du auch heterosexuell? Meistens. Und im Moment? Wenn man alle Möglichkeiten seines Körpers kennenlernen will, muss man auch homosexuelle Erfahrungen machen. Naja, ich habe nichts vermisst bisher. Noch einen klitzekleinen Rum vielleicht? Danke, nein. Sag mal, hast du Alexis gekannt? Ich bin Malerin, wie gesagt, deswegen habe ich mich oft mit ihm unterhalten. Stundenlang. Er wusste eine Menge über Malerei. War so ein feiner Kerl. Immer höflich, zurückhaltend. Einmal hat er mir gesagt, sein Problem wäre, wenn er sich verliebt, verliebt er sich richtig. Er suchte eine feste Beziehung, da war er fast wie eine Frau, verstehst du? Na, so ungefähr. Ich kapiere aber nicht, warum er als Frau verkleidet draußen rumgelaufen ist. Ja, echt schräg. Er war doch gar kein Transvestit. Bulli, ich würde gern über diese Szene schreiben. Weißt du, erzähl mir was über die Leute hier. Schau mal. Dort neben der Balkontür, das ist Vicky. Aber in Wirklichkeit heißt sie Victor Romeo. Ach was. Zum Anbeißen, nicht wahr? Naja. Und die da, die schöne Mulattin, tagsüber nennt sie sich Esteban und nachts Estrella. Darauf muss ich antrinken. Was hat Alexis dir denn so erzählt, zuletzt? Nichts Besonderes. Nur, dass er das Ganze leid war und wenn mit diesem Maler Salvador Schluss wäre, dann wird er sich keinen neuen suchen. Willst du noch einen? Ja, wäre nicht schlecht. Es trinkt sich so schön in deiner Gesellschaft. Trinkst du den nächsten bei mir? Ich wohne gleich hier um die Ecke. Du bist nicht zufällig Transvestit. Versuch's doch selbst rauszufinden. Wie spät ist es? 8:50, Kunde. Verdammt, Manolo. Ich hab den Wecker nicht gestellt. Was hast du getrieben? Gesoffen? Gerade mal zwei Gläschen. Hör zu. Salvador K. ist seit gestern Nachmittag verschwunden. Was? Wie? Wie verschwunden? Wir haben ihn beschattet. So gegen 5 ist er von zu Hause weggegangen in Richtung Atelier und dann hat er sich in Luft aufgelöst. War weder in dem Haus noch in seinem Garagenatelier. Also, fahr zu seiner Frau und red mit ihr. Und dann komme ich abholen. Geht klar. Wo kann der Typ bloß stecken? Seine Frau wusste nur, dass er ins Atelier wollte. Wenn er nicht dort ist, weiß sie es auch nicht. Was denkst du? Sagt sie die Wahrheit? Ich weiß es nicht, Conde. Du bist hier der Psychologe. Hast du sie mein Foto ihres Mannes gebeten? Ja, selbstverständlich. Sollen wir ihn zur Fahndung ausschreiben? Nee. Lass uns noch warten. Möglicherweise taucht er von ganz alleine wieder auf. Fahr nach Loja nur rein. Ich will mal kurz beim dicken Contreras vorbeischauen. Beim dicken? Ja, was ist? Ist es jetzt schon verboten, mit ihm zu sprechen? Ach, Conde, was für ein Quatsch. Hast du Schiss, Manolo? Ja, Conde, ich hab Schiss. Und du? Warum willst du zu ihm, hä? Um zu beweisen, dass du ein ganzer Kerl bist? Mir steht's bis hier. Was die mit dem Dicken machen, ist wirklich eine Sauerei. Wie kann man nur einen wie ihn beschuldigen? Ist ja gut, Conde. Jetzt hörst du mir mal zu. Wir müssen zu Marquez, und zwar dringend. Er hat eine Zentrale angerufen und will dich unbedingt sprechen. Heute Morgen hat Maria Antonia sich noch einmal gemeldet. Und? Alexis Mutter hat vor einigen Jahren zwei identische Medaillons im Museum von Vinci gekauft. Eines für Alexis und eines für sich selbst. Ihres ging kurz darauf verloren. Und jetzt ist eins der Medaillons in Alexis Schmuckkästchen aufgetaucht. Hing das Medaillon um seinen Hals, als Sie ihn gefunden haben? Nein, so viel ich weiß nicht. Hier kann ich es auch nicht finden. Äußerst merkwürdig. Wenn Alexis sein eigenes Medaillon in das Kästchen gelegt hat, könnte man das als Hinweis auf einen geplanten Selbstmord werten, oder? Aber er hat sich definitiv nicht selbst umgebracht. Vielleicht hat er seinen eigenen Tod provoziert. Schauen Sie, was ich gefunden habe. Die Bibelseite. Wo war die denn? Da, wo sie hingehört. Im Textbuch zu Pineras Electra Garrigo. Gott, Vater im Himmel, warum musst du ihn so leiden lassen? Hat Alexis das geschrieben? Sieht ganz so aus. Dann hat Alexis sich wohl nicht zum Spaß als Frau verkleidet. Aber was wollte er wohl bezwecken? Er wollte bezwecken, dass man ihn kreuzigt, Herr Polizist. Ja, möglicherweise. Aber warum hat er diesen Weg gewählt? Na, das liegt doch auf der Hand, weil er Angst hatte, sich selbst umzubringen. Schließlich war Alexis Katholik und seine Kirche verurteilt den Selbstmord. Und die Homosexualität. Eben. Viele Jahrhunderte hindurch hat die Meinung über die sogenannte Sünde gegen die Natur die Homosexuellen verdammt. Nirgendwo auf der Welt ist es leicht, schwul zu sein, mein Freund, das können Sie mir glauben. Und erst recht nicht auf Kuba. Noch nach 1971 wurde hier ein Gesetz gegen offenkundige Homosexualität und andere gesellschaftlich zu verurteilende Verhaltensweisen erlassen, das von Polizisten wie Ihnen, von Staatsanwälten und Richtern umgesetzt wurde. Und da fragen Sie sich, warum ein Homosexueller an Selbstmord denkt. Nun, Signora Matilde, Maria Antonia hat hier im Haus in Alexis Schmuckkästchen eins der Medaillons gefunden, die Sie aus Italien mitgebracht haben. Tonia, hol doch bitte das Medaillon, das du gefunden hast. Sehr wohl. Sie sind nämlich nicht völlig identisch. Und ich kann sie genau auseinanderhalten. Gib es mir, Tonia. Danke. Bitteschön. Das ist das von Alexis. Ah ja. Dann schauen Sie sich doch bitte diese Bibelseite an. Können Sie bestätigen, dass dies die Handschrift Ihres Sohnes ist? Das ist seine Handschrift, ganz sicher. Signora, hat Alexis Ihnen gegenüber einmal vom Selbstmord gesprochen? Genosse, können Sie sich vorstellen, was eine Mutter fühlt, wenn sie erfährt, dass ihr Sohn homosexuell ist? Aber das Schlimmste war, dass ich immer noch glaubte, man könnte ihn heilen, wie bei einer Krankheit. Jetzt weiß ich, dass er sich dadurch noch unglücklicher fühlte. Er sagte, es wäre vielleicht besser, wenn er nie geboren worden wäre. Oder sogar, wenn er sich umbringen würde. So hat er es einmal wörtlich zu mir gesagt. War es das, was Sie von mir wissen wollten? Also, was haben wir bis jetzt in der Hand? Okay, wir wissen, dass das Medaillon Alexis gehört hat. Wenn er es nicht selbst in das Schmuckkästchen gelegt hat, hat das jemand anderer getan. Und das muss dann der Mörder gewesen sein. Gut, wer kommt dafür in Frage? Maria Antonia nicht, denn dann hätte sie nicht Alberto Marquez angerufen. Und Mathilde auch nicht. Die ist nämlich die Einzige, die die beiden Medaillons auseinanderhalten kann. Faustino? Nein, der ist immerhin sein Vater. Sie hatten Probleme miteinander, aber den Sohn ermorden, nein. Das hieße dann, dass der Mörder nicht zur Familie gehört. Ein Fremder halt. Mhm. Und der soll dann in das Haus eingedrungen sein, um das Medaillon zu verstecken? Ja. Ja, so muss es gewesen sein. Oder? Ich meine, jedenfalls am Tag der Beerdigung war niemand in der Villa. Aber der Mörder konnte doch nicht wissen, dass die beiden Medaillons nicht völlig identisch sind. Er wusste vielleicht nicht mal, dass es überhaupt zwei Medaillons gibt. Aber falls Alexis es nicht selbst ins Kästchen gelegt hat, dann muss es der Mörder gewusst haben. Und was ist mit der Theorie, dass er die Leiche nicht in den Fluss geworfen hat, weil er sicher sein konnte, dass ihn kein Mensch mit Alexis in Verbindung bringen würde? Ja, stimmt. Das passt nicht zusammen. Es passt überhaupt nichts zusammen. Und wenn Alexis es Salvador erzählt hat, dass sich die Medaillons unterscheiden oder irgendeinem anderen Liebhaber... Seit Alexis tot sind alle möglichen Leute in der Villa ein- und ausgegangen. Trotzdem, Salvador K. ist immer noch der heißeste Anwärter. Und wenn er sich vor uns versteckt, dann hat er jedenfalls irgendeine Scheiße gebaut. Davon kannst du ausgehen. Tja, aber warum hat Alexis die Bienenseite rausgerissen und das Buch gelegt? Weil er sich da schon vorgenommen haben muss, Elektras Kleid zu tragen. Er wollte sein ganz persönliches Drama inszenieren. Ach, alles Schauspiel. Sag mal, was hältst du eigentlich von Maria Antonia? Weiß nicht recht. Was meinst du, warum hat sie Marquez angerufen und so viel Theater um das Medaillon gemacht? Damit wir davon Wind bekommen? Ja, das denke ich auch. Also weiß sie mehr, als sie gesagt hat. Ach, Kleiner, fahr mich nach Hause. Na komm schon, geh schon rein. So. Bis zu diesem Tag war José Antonio ein ruhiger... Nee, ruhig ist langweilig. Ein ausgeglichener, verantwortungsbewusster Mann gewesen, der nie daran gedacht hatte, jemanden umzubringen. Ja, so geht's los. Deswegen überraschte ihn seine plötzliche Eingebung so sehr. Titel. Ach, den suche ich später. Weiter. Denn er würde sie umbringen. Jene ganz bestimmte Frau. Und nichts auf der Welt würde ihn davon abhalten können. Das Bedürfnis war so übermächtig, dass José Antonio fürchtete, es handle sich um die Fallstricke einer Liebe auf den ersten Blick. Es könnte gar nicht anders sein, sagte er sich. Er ging in die Küche, zündete sich eine Zigarette an und ging rauchend zurück ins Schlafzimmer. In der Hand hielt er ein Messer. Er stach es ihr in den Brustkorb unterhalb der linken Brust. Sie bewegte sich kaum. Warum sie, fragte er sich wieder, bevor er die Zigarette im Aschenbecher neben dem Bett ausdrückte. Er beschloss, sie anzukleiden, damit man sie nicht nackt finden würde. In diesem Moment fiel José Antonio ein, dass er sich beeilen musste, denn seine Frau hasste es, ohne ihn zu Abend zu essen. Da fehlt nur noch der Titel, Kleiner. Später, Dinner, später. Sag mir erst mal, wie du die Geschichte findest. Affengeil. Ja? Ehrlich. Glückwunsch, Kleiner. Aber morgen habe ich eine Kopie, klar? Nicht, dass du wieder einmal einfach die Blätter zerreißt. Schon gut, Dinner. Du, das muss gefeiert werden, oder? Nimm 20 Pesos aus der Schublade, leg noch 10 drauf und hol 2 Flaschen Legendario. Ihr sauft euch mal wieder zu Tode. Inzwischen gebe ich das hier José zum Lesen. Ach, Condesito, das arme Mädchen. Sie einfach umzubringen, nur so, du hast ja Ideen. Und dieser Busfahrer. Ja. Carlos meint, das ist die beste kubanische Geschichte der Welt, hat er wörtlich gesagt. Naja, ich denke, das wird gefeiert. Und als Grundlage für euren Rum habe ich mir mal wieder was einfallen lassen. Gefüllter Puter mit Reis und schwarzem Bohnen. Oh, hast du das gehört, Kleiner? Es ist Wahnsinn. Ich frag mich nur, woher zum Teufel sie das Zeug wieder hat. Jetzt hör auf, den Bullen zu spielen, du, ja? Gib mir lieber was zu trinken. Oh, riechst du was? Der Puter wird langsam gar. Weißt du, was nach so einem Essen gut kommen würde? Eine gute Zigarre. Eine Monte Cristo oder sowas. Ja, natürlich, eine Monte Cristo. Das ist es. In der Monte Cristo liegt die Wahrheit. Komm rein, Conte. Morgen, Chef. Bist du jetzt sogar sonntags hier? Man kriegt einfach keine Ruhe, Conte. Und du? Hast du deinen Fall inzwischen gelöst? Ich glaube, ich stehe kurz davor. Aber ich brauche deine Hilfe, Chef. Keine Angst, nichts Kompliziertes. Hast du die Monte Cristo schon geraucht, die ich dir geschenkt habe? Ja, warum? Wo ist die Kippe? Was soll das denn, Mario? Außerdem heißt es Stummel und nicht Kippe. Ja, von mir aus. Genau den brauche ich. Ja. Vielleicht im Papierkorb. Da ist er, ja. Unverkennbar der Rest einer Monte Cristo. Und was willst du damit, Conte? In einer halben Stunde weiß ich mehr. Versprochen. Also, Conte, einiges deutet darauf hin, dass die Zigarre aus dem Stadtwald und die von heute denselben Ursprung haben. Aha. Ja, aber langsam. Das heißt nur, dass sie aus einem ähnlichen Blatt gemacht sind. Nicht zwangsläufig von derselben Hand. Aber eins kann ich mit Sicherheit sagen. Die beiden Zigarren sind von derselben Tabakqualität. Vermutlich stammen sie von derselben Ernte. Dann kann ich also nicht mit Sicherheit davon ausgehen, dass die beiden Zigarren aus einer Kiste sind? Genau. Wenn ich eine andere Zigarre aus derselben Kiste bringe, kannst du mir dann mehr sagen? Das könnte uns weiterhelfen, allerdings. Okay, danke. Stell dir vor, Sie haben Salvador K. gefunden. Ach, den Vogel hatte ich ganz vergessen. Und, wo steckt er? Im Cerro. Er lebt eine neue Romanze. Mit einer Frau? Naja, Conte, nicht ganz. Salvador meint, wo doch alle Welt weiß, dass er was mit Alexis gehabt hat, da braucht er sich nicht mehr zu verstecken. Er sagt, er sei der glücklichste Mensch der Welt, jetzt, wo er in aller Öffentlichkeit schwul sein kann. Hm. Was sagst du dazu? Vielleicht ist der Maler der einzige Sieger in diesem traurigen Spiel. Und jetzt spielen wir unsere letzte Karte aus. Maria Antonia? Ich bin's, Conte. Hören Sie, wir brauchen Ihre Hilfe. Nein, nein, nichts weiter. Wir möchten nur mit Ihnen reden. Über Alexis. Ja, am besten hier. Ich schicke Ihnen einen Wagen, okay? Also dann, bis gleich. Maria Antonia, darf ich Sie um einen Gefallen bitten? Könnten Sie mir eine Monte Cristo aus der Kiste mitbringen, die auf dem Tischchen im Salon steht? Ah, da ist ja das gute Stück. Mmh, herrlich. Vielen Dank, Maria Antonia. Setzen Sie sich doch bitte, setzen Sie sich. Danke. Seit wann kennen Sie eigentlich die Familie Arayan? Seit 1956. Da habe ich bei Ihnen angefangen. Mathilde und Faustino waren frisch verheiratet. Nach der Revolution wollte ich weg von Ihnen, mir ein eigenes Leben aufbauen. Aber da war der Junge schon geboren. Ich hatte ihn sehr gern und wurde gebraucht. Ich habe es immer wieder hinausgeschoben, aber jetzt, wo das passiert ist, da werde ich wohl tatsächlich gehen. Haben Sie sich bei den Arayans wohlgefühlt? Mit Mathilde bin ich immer gut ausgekommen. Und den Jungen habe ich geliebt wie einen Sohn. Was denken Sie über Faustino? Ich glaube, das steht mir nicht zu. Keine Sorge, Maria Antonia. Das bleibt alles unter uns. Tja, was soll ich sagen? Er genießt viel Vertrauen in der Regierung. Deswegen reist er viel ins Ausland. Er hat mich immer gut behandelt. Auch wenn er nie so zu mir war wie Mathilde. Aber ich habe ihm nie verziehen, wie er mit dem Jungen umging. Er hatte richtige Angst vor seinem Vater. Deswegen hat es mich für ihn so gefreut, als er ausgezogen ist. Entschuldigung. Das ist schon gut. Maria Antonia, täusche ich mich? Oder wollen Sie mir etwas sagen, was mit Alexis Tod in Zusammenhang steht? Hm? Da ist diese Geschichte mit dem Medaillon. Ich denke, Sie haben Marquez angerufen, weil Sie wollten, dass er uns anruft. Ja, ich war mir nicht sicher. Sie sind die Einzige, die uns jetzt weiterhelfen kann. Hören Sie. Ganz in der Nähe der Leiche wurde eine angerauchte Monte Cristo gefunden. Im Labor wurde festgestellt, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit aus der Zigarrenkiste von Faustino Arayan stammt. Das sind zwar alles noch keine Beweise, aber deutliche Hinweise. Verstehen Sie mich? Naja, in jener Nacht hat er eine Hose in die Waschmaschine getan. Ich habe mich schon gewundert. Ich habe sie wieder rausgeholt, weil es eine dunkle Hose war und die hätte abgefärbt. Unten am Saum war sie ganz verdreckt. Und da waren zwei rote Seidenfasern. Dieser verdammte Scheißkerl. Er ist jetzt hier. Hat schon ein Geständnis abgelegt. Er sagt, sein Verstand müsse ausgesetzt haben, aber er gibt Alexis die Schuld. Er kam aus dem Hotel Riviera, sagt er, wo er sich mit einem italienischen Abgeordneten getroffen hatte. Er sieht daneben seinem Wagen eine Frau stehen. Erst erkennt er sie nicht. Als er genauer hinschaut, merkt er, dass es Alexis ist. Hallo? Ja, bitte, was? Hallo, Papi. Was machst du denn hier? Ich habe auf dich gewartet. Toni hat mir gesagt, dass du hier bist. Kannst du mich mit nach Hause nehmen? Nach Hause? Und was soll dieser Aufzug? Bist du nun endgültig übergeschnappt? Schämst du dich nicht? Nein, ich schäme mich nicht. Ganz im Gegenteil. Und ich hatte eine Erleuchtung. Mir wurde befohlen, tu, was du tun musst. Geh zu deinem Vater. Du bist verrückt. Ich war noch nie so klar. Sag mir endlich, was du willst. Er steigt ein. Sie fahren in den Stadtwald, an den Fluss. Auf Alexis Wunsch. Also, was willst du mir sagen? Ach, komm, das weißt du genau. Ich hasse dich. Ich verachte dich. Du verdammter Opportunist. Du Heuchler. Du Feigling. Du Schwein. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Und plötzlich stürzt er sich wie rasend auf seinen Vater. Faustino stößt Alexis zu Boden, doch der springt auf und geht wieder auf ihn los. Auf einmal hält Faustino, er weiß nicht wie, die rote Seidenschärpe in der Hand, rastet aus. Und als er wieder zur Besinnung kommt, liegt Alexis tot auf dem Boden. Was sagst du dazu? Nicht schlecht, aber das kann nicht alles sein. Alexis muss noch etwas anderes gesagt haben. Etwas, das ihn erst richtig wütend gemacht hat. Er hat ihm gedroht, irgendwas zu erzählen oder zu tun, was weiß ich. Ist denn das ganze Land verrückt geworden? Sieht ganz so aus. Muss an der Hitze liegen. Ah, wenn ich dran denke, was die mit dem dicken Contreras gemacht haben. Fang bloß nicht davon an! Weißt du, warum ich heute hier sitze? Am Heiligen Sonntag? Genau. Weil der saubere Kapitän Contreras eine Riesenscheiße gebaut hat, Mario. Und jetzt ist er dran. Was soll denn der Quatsch, Chef? Das ist kein Quatsch, Conde. Devisen vergehen, Bestechlichkeit im Amt, Strafvereitelung. Es gibt jede Menge Beweise. Was sagst du jetzt? Das kann nicht wahr sein. Einer der Besten, die ich kenne, die wollen ihm irgendwas anhängen. Anhängen? Was anhängen? Er hat sich das eingebrockt und mir auch. Heute Morgen hat der Staatsanwalt Haftbefehl beantragt. So sieht's aus, Mario. Zweimal konnte ich verhindern, dass gegen ihn ermittelt wurde. Aber am Ende haben Sie recht behalten. Also bin ich jetzt dran, weil ich Contreras gedeckt habe. Kapierst du das? Ich gehe nach Hause, Chef. Und? Was halten Sie davon? Ganz erstaunlich, mein Freund. Früher hätte man Sie sicher beschuldigt, eine antimarxistische Ästhetik zu vertreten. Aber was mich am meisten überrascht, mein Freund, Sie schreiben nicht wie ein Anfänger, sondern wie ein gestandener Schriftsteller. Auch wenn ich ein anderes Ende gewählt hätte. Wollen Sie damit sagen, dass Ihnen die Erzählung gefällt? Ja, hören Sie mir denn nicht zu? Und wissen Sie was, ich bewundere Sie, auch als Polizist. Das mit der Zigarre war genial. Mir wäre diese Lösung des dramatischen Knotens nie eingefallen. Aber ich bin doch erleichtert, dass Sie diesen Herrn entlarvt haben. Ahnen Sie, wo sich die Linien dieser Tragödie zu schneiden begonnen haben? In Paris. In jenem Frühling 1969. Faustino Arayan war damals als Botschaftsangehöriger dort. Er hat mich aufs Korn genommen. Zu Hause in Kuba lag dann ein Bericht von ihm vor. Malen Sie sich ruhig aus, was da alles drin stand. Und die Folgen, die kennen Sie ja bereits. Alberto, alles, was Sie mir da erzählen, bestärkt mich in einem Verdacht, den ich schon seit Tagen habe. Einen Verdacht? Ja. Sie haben mir etwas verschwiegen, das den Tod von Alexis noch besser erklären könnte. Stimmt's? Alexis ließ mich schwören, dass ich es niemandem erzählen würde. Alexis ist tot. Alberto. Er soll nicht umsonst gestorben sein. Na gut. Alexis hat ihm sicherlich gesagt, dass er von dem Betrug wusste, den sein Vater im Jahre 1959 begangen hat. Faustino hat Dokumente gefälscht und sich falsche Zeugenberichte besorgt, um zu beweisen, dass er im Untergrund gegen Batista gekämpft hat. So konnte er auf den Zug der Revolution aufspringen. Und seine gefälschte Vergangenheit garantierte ihm, dass man ihn als vertrauenswürdigen Mann ansah. Können Sie sich vorstellen, was passiert, wenn das bekannt wird? Unglaublich. Ahnte ich's doch, dass da noch eine ganz andere Schweinerei mit im Spiel war. Aber wie hat Alexis denn von dem Betrug erfahren? Von wem? Von Maria Antonia. Was die Frau alles weiß. Labyrinth der Masken von Leonardo Padura. Aus dem kubanischen Spanisch von Hans-Joachim Hartstein. Bearbeitung Barbara Engelmann. Die Rollen und ihre Darsteller waren Mario Conde, Udo Wachtweitl, Manolo, Tim Seyfi, Major Rangel, Helmut Stange, Carlos der Dünne, Heinrich Schmieder, Alberto Marquez, Peter Fricke, Faustino Arayan, Ulrich Beseler. In weiteren Rollen Leonie Thelen, Isolde Barth, Stefan Wilkening, Peter Bammler, Ulrich Frank, Achim Grauer, Katrin von Steinburg, Katrin Ackermann-Furtwängler und Christoph Luser. Technische Realisation Jochen Schäfter und Monika Folger. Regieassistenz Martin Heindl. Regie Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2008. Dramaturgie und Redaktion Ursula Schregel.